Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So I'm writing to you not because you don't know the truth, but because you do know it. Ich schreibe euch nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt. And no lie belongs to the truth. Und keine Lüge zur Wahrheit gehört. Isn't that interesting? Ist es nicht interessant? The John is telling them all of these things and then he says, look, I'm not telling you that because you don't know the truth. Dass Johannes ihnen all diese Dinge erzählt und dann sagt, ich sage euch das nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt. In other words, John is simply reminding them of the importance of these things that he's just told them. Mit anderen Worten, erinnert Johannes sie einfach an die Wichtigkeit dieser Dinge, die er ihnen gerade mitgeteilt hat. Once we understand what he's trying to do, we will keep telling ourselves to and reminding ourselves to of the same thing. Sobald wir das verstehen, werden wir uns auch immer wieder dieselben Dinge ins Gedächtnis rufen. I love how he says, and there's no lie in the truth. Ich liebe, dass er sagt, und es gibt keine Lüge in der Wahrheit. It is so sad when I see how people take lie as something not very serious. Es ist so traurig, wenn ich sehe, wie Menschen Lügen nicht als etwas sehr Ernstes betrachten. Truth and lie are like darkness and light. Wahrheit und Lüge sind wie Dunkelheit und Licht. Those two, they're impossible to mix. Diese beiden lassen sich nicht vermischen. The moment you turn on the light, the darkness has to go. Sobald man das Licht einschaltet, muss die Dunkelheit weichen. And the moment you turn off the light, the darkness will be here. Und sobald man das Licht ausschaltet, wird die Dunkelheit da sein. It's either one or the other. Es ist entweder das eine oder das andere. And John is very clear here that there's no lie at all in the truth. Johannes macht hier sehr deutlich, dass in der Wahrheit überhaupt keine Lüge ist. I don't know if you have that in your language. Ich weiß nicht, ob es das in deiner Sprache gibt. But in the English language we have the statement a white lie. Aber im Englischen haben wir den Ausdruck white lie. Auf Deutsch sagen wir Notlüge. It's like there are lies that are actually okay. Das bedeutet, dass es Lügen gibt, die eigentlich in Ordnung sind. The Bible teaches something very different. Die Bibel lehrt etwas ganz anderes. The Bible teaches that it's either truth or either lie. Those two things don't belong together. Die Bibel lehrt, dass es entweder Wahrheit oder Lüge ist. Diese beiden gehören nicht zusammen. Inside of us is the truth, therefore lie has no place in us. In uns ist die Wahrheit, daher hat die Lüge keinen Platz in uns. Let's talk about verse 22. Reden wir über Vers 22. Who is the real liar but the one who denies that Jesus is the Christ? Wer ist der wahre Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? He is the real Antichrist, the one who denies the Father and the Son. Jener ist der wahre Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Here John gives us a very clear definition of the Antichrist. Hier gibt uns Johannes eine sehr klare Definition des Antichristen. I remember. Ich erinnere mich daran. When I was very, very young, I think maybe I was 9 or 10 years old. Als ich noch sehr, sehr jung war, ich denke 9 oder 10 Jahre alt. There used to be a lot of Jehovah's Witnesses going around from door to door, always to share their religion. Damals gingen viele Zeugen Jehovas von Tür zu Tür, um ihre Religion zu verbreiten. And they used to come to our house too. Sie kamen auch zu uns nach Hause. And my dad, who was a pastor, mein Vater, der Pastor war, he always let them in and he just had a lot of discussions with them. Ließ sie immer herein und führte viele Gespräche mit ihnen. I have no idea why he didn't, and I never asked him. Ich habe keine Ahnung, warum er das tat, und ich habe ihn nie danach gefragt. But I remember when I was a kid one day, I talked to my dad about this verse. Aber ich erinnere mich, dass ich als Kind eines Tages mit meinem Vater über diesen Vers sprach. And I said, look, Dad. Und ich sagte, Papa. These people, they are denying that Jesus is the Christ. Diese Leute leugnen, dass Jesus der Christus ist. They are denying that Jesus was God sent in the flesh. Sie leugnen, dass Jesus Gott war, der Mensch wurde. And who denies that Jesus is the Christ? The Bible says he's the real Antichrist. Und in der Bibel steht, dass derjenige, der Jesus als den Christus leugnet, der wahre Antichrist ist. And John is even saying that he denies the Father and the Son. Johannes sagt sogar, dass er den Vater und den Sohn leugnet. Very interesting that he says you deny the Father and the Son. Es ist sehr interessant, dass Johannes sagt, wer den Vater und den Sohn leugnet. A lot of people who have no problem with God, but they have a problem with Jesus. Es gibt viele Menschen, die kein Problem mit Gott, aber ein Problem mit Jesus haben. There are different religions that have no problem with God, but when it comes to Jesus, it's a different story. Es gibt verschiedene Religionen, die kein Problem mit Gott haben, aber wenn es Jesus geht, sieht die Sache anders aus. But the Bible says that this has to do with the Antichrist. Die Bibel sagt, dass dies mit dem Antichristen zu tun hat. The moment you deny Jesus, you're also denying the Father, because Jesus and the Father are one. In dem Moment, in dem du Jesus verleugnest, verleugnest du auch den Vater, denn Jesus und der Vater sind eins. Do you remember how many times Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father? Weißt du noch, wie oft Jesus sagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen? You cannot receive Jesus and not receive the Father, and you cannot receive the Father and not receive Jesus. Man kann nicht Jesus annehmen und den Vater nicht, und man kann nicht den Vater annehmen, aber Jesus nicht. And the Bible says the one who denies that Jesus is the Messiah, the Christ, the anointed one, the one who gave his life for us. Die Bibel sagt, derjenige, der leugnet, dass Jesus der Messias, der Christus, der Gesalbte ist, der sein Leben für uns gegeben hat, he is a liar. Derjenige ist ein Lügner. But what does that make all the religions who think Jesus was just a good prophet? Was bedeutet das für all die Religionen, die glauben, Jesus sei nur ein guter Prophet gewesen? Well, they are all lies. Nun, sie sind allesamt Lügen. John explains to us in the next verse, in verse 23. Johannes erklärt uns im nächsten Vers, Vers 23. Whoever rejects the Son rejects the Father. Wer den Sohn ablehnt, lehnt auch den Vater ab. And whoever embraces the Son embraces the Father also. Wer den Sohn umarmt, umarmt auch den Vater. Of course, the more you understand how one the Father and Jesus are, the more this makes sense to you. Je mehr du verstehst, wie sehr der Vater und Jesus eins sind, desto mehr Sinn ergibt das natürlich für dich. But you know, even the disciples didn't get that for a very long time. Aber selbst die Jünger haben das sehr lange nicht verstanden. Do you remember at the very end of the life of Jesus in John chapter 14 when he talked to his disciples? Erinnerst du dich daran, als Jesus ganz am Ende seines Lebens in Johannes 14 zu seinen Jüngern sprach? In John chapter 14 when Jesus was talking about going away and going to the Father? In Johannes 14 spricht Jesus davon, sie zu verlassen und zum Vater zu gehen. And they asked them, well, if you would show us the Father, we'd know him. Und sie fragten ihn, wenn du uns den Vater zeigst, werden wir ihn erkennen? And what did Jesus say? Was antwortete Jesus? Well, you've seen me. Ihr habt mich gesehen. How can you say, show us the Father? If you've seen me, you've seen the Father. Wie könnt ihr sagen, zeige uns den Vater? Wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. You can't pick and choose. You either accept the Father and the Son as one, or you reject both of them. Man kann nicht nur das auswählen, was einem gefällt. Entweder akzeptiert man den Vater und den Sohn als Einheit, oder man lehnt beide ab. Those two are inseparable one. Diese beiden sind untrennbar miteinander verbunden. Jesus is the Word that has become flesh, the perfect representation of the Father. Jesus ist das fleischgewordene Wort, das vollkommene Ebenbild des Vaters. This is why people who say, "Oh, I really love Jesus, but God, I don't know. This doesn't even make sense to me." Wenn Menschen sagen, ich liebe Jesus wirklich, aber Gott, ich weiß nicht. Ergibt das für mich keinen Sinn. And the reason why it doesn't really make sense to me, because how can you reject one and not the other one when those two are together? Warum das für mich keinen Sinn ergibt, liegt daran, dass man nicht den einen ablehnen kann und den anderen nicht, wenn diese beiden zusammengehören. Jesus and the Father are one. Jesus und der Vater sind eins. See you tomorrow. Bis morgen.